Wenn der Lautsprecher schweigt, wenn dem Regisseur keine Geräusche einfallen und ein Engel durchs Zimmer geht, dann muss der Musiker einspringen. Das kalte Gefühl. Einige Bemerkungen zur Musik in den Filmen der Nouvelle Vague. Dazu begrüßt der Mikrofon Harry Lachner. Musik zu Louis Malles Film Fahrstuhl zum Schafott, gespielt von Miles Davis. Man würde diesen 1957 gedrehten Film nicht unbedingt zur Nouvelle Vague zählen. Dafür war er formal zu konventionell, seine Erzählstruktur zu geschlossen. Aber in ihm spiegelt sich dennoch vieles, was man auch an einigen Filmen der Nouvelle Vague sehen kann. Ein spezifisch französischer Existenzialismus, eingebunden in eine Annäherung an die amerikanischen Filme der schwarzen Serie. Der Begriff Nouvelle Vague entstand erst etwa 2 Jahre später, als François Truffaut seinen Film »Sie küssten und sie schlugen« ihn vorstellte, der bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes 1959 den Regiepreis erhielt. Wie die meisten Regisseure der Nouvelle Vague war auch Truffaut erst Filmkritiker, bevor er selbst Filme drehte. Und sie unterschieden sich zunächst ganz deutlich von jenen, die das französische Kino der 50er Jahre dominiert hatten – und das für die Jugend zunehmend uninteressant wurde. Die Jugend sah in ihnen ihre Wirklichkeit, ihre Sehnsüchte, ihre Probleme nicht thematisiert. All das aber bildeten die Filme der jungen Regisseure der Nouvelle Vague ab, fiktiv und dokumentarisch. Allerdings besaßen diese neuen Filme keinen einheitlichen Stil. Was diese Gruppe einte, war die Revolte gegen die konventionelle Art, Filme zu machen – Geschichten zu erzählen, den Blick zu lenken. Im Gruppenbild der Nouvelle Vague war Truffaut als Kritiker der streitbarste und als Filmemacher der populärste. Truffaut, der junge Wilde. Rivette, der mysteriöse. Romère, graue Eminenz und Grand Seigneur. Godard, neuerer und Experimentator. Chabrol, der anti-bourgeoise Bourgeois. Im Kern der Bewegung standen die gerne als Viererbande apostrophierten François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette. Ihr erklärtes Ziel aber war nicht nur eine neue Art zu drehen, neue Ansätze zu entwickeln, was den Schnitt oder die Kameraführung betraf. Die Protagonisten der Nouvelle Vague forderten und praktizierten die Aufhebung der Trennung von Regisseur und Drehbuchautor. Der Produzent sollte nicht mehr seine traditionelle Rolle spielen. Eine neue Ästhetik wurde entworfen. Improvisiertes Spiel, nah an der Wirklichkeit, brüchig und disparat wie das Leben – oder die Literatur. Die Regie ist kein Mittel mehr, eine Szene zu illustrieren oder darzubieten, sondern eine wirkliche Schrift. Der Autor schreibt mit seiner Kamera wie ein Schriftsteller mit seinem Federhalter. Gesagt, nicht auf den Produzenten kommt es an, sondern auf den Autor. Uns ging es darum, uns einen Platz zu erobern, das System, so wie es war, anzugreifen, das Recht zu bekommen, mit anderen Tischmanieren am Tisch Platz zu nehmen und zu sagen, auf den Autor kommt es an. Viele ihrer Vorstellungen fanden sie in den Filmen der schwarzen Serie. Unabhängigkeit, die Revolte gegen die herrschende Filmästhetik und die gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Jean-Luc Godard erinnert sich: Als wir in Frankreich anfingen, Filme zu machen, war das, was man bewunderte, der französische Film. Als Reaktion darauf haben wir gesagt, ein kleiner amerikanischer Gangsterfilm ist besser als ein französischer Film. Geschrieben von einem berühmten Drehbuchautor oder einem Mitglied der Académie Française oder nach einem Roman von André Gide. Es war erst nur eine Reaktion, aber sie hatte zur Folge, dass wir total von der Mythologie des amerikanischen Films eingefangen wurden. Godard gibt auch zu, dass die Regisseure der Nouvelle Vague ihre Filme zunächst mit dem Blick auf die Filmgeschichte gemacht haben. Mit seinen Zitaten, Verweisen, der Umkehrung von Klischees, dem Aufbrechen einer linearen Erzählweise war er der radikalste und nebenbei blieb es auch bis heute. Es stimmt, wir haben unsere Filme anfangs zu sehr ausschließlich mit dem Blick auf die Filmgeschichte gemacht. Und das im Grunde schließlich ohne jeden Bezug. Total mit der Subjektivität unserer eigenen Wünsche vermischt, die aus unserer Geschichte kam, die wir ausschließlich im Verhältnis zur Filmgeschichte situierten. Ich glaube, dass Leute wie Rivette und Truffaut so angefangen haben. Das war die Reaktion gegen ein bestimmtes französisches Kino. J'ai du talent, il est fort galant, mon corps insolent, le bout Truffaut dagegen realisierte anfangs durchaus originell sein Diktum, der Regisseur habe nicht das Buch eines anderen umzusetzen, sondern er müsse wie ein Autor eine Erzählung inszenieren. Der Filmemacher dürfe nur über das berichten, was er selbst erfahren habe. Er schuf sich sein halbfiktives Alter Ego, Antoine Doinel, dessen Lebensstationen er in immer neuen Filmen mit dem Schauspieler Jean-Pierre Léaud inszenierte. Truffaut wusste, wie man Geschichten erzählt. Godard verweigerte sich ihnen bis zuletzt. Jedenfalls, wenn man eine Geschichte als eine lineare Erzählbewegung versteht. Ich habe immer versucht, Geschichten zu erzählen. Heute wird mir klar, Europäer können keine Geschichten erzählen. Die Stärke der Amerikaner liegt darin, dass sie unentwegt Geschichten erzählen, aber überhaupt keinen Sinn für Geschichte haben. Daher kommt vielleicht ihre Macht. Ich habe den Eindruck von Leuten, von einem Volk, einer Regierung, einer Gesellschaft, die ununterbrochen Geschichten erfinden und die sie darum der übrigen Welt einreden können, zugleich aber überhaupt keinen Sinn für das haben, was man Geschichte nennt. Sie haben keinen Sinn für Zeit, für Geschichte, für die Welt, für alles. Den Sinn, den eben die Europäer haben. Und wenn ich einen Film mache, möchte ich immer von beidem etwas. Ich habe immer versucht, einen historischen Sinn zu vermitteln. Den historischen Sinn suchte und fand Godard auf der Straße. In seiner unmittelbaren Umgebung, gedreht mit der Handkamera auf den Straßen von Paris. Wie etwa im Film Außer Atem. Tatsächlich spielten die frühen Filme der Nouvelle Vague in der Jetztzeit, beschränkten sich auf eine Handlung, die nur wenige Tage umfasste. Statt sich dem Illusionismus der Studioproduktionen hinzugeben, drehte man lieber inmitten eines Lebens, jenes in den Bars und Cafés. Die großen Erzählgesten konventioneller Filme findet man hier nicht. Stattdessen eine eher skizzenhafte Abfolge kleiner Ereignisse, flüchtig wie das Leben selbst. Angereichert mit Zitaten und Verweisen auf die Filmgeschichte und die politischen Diskussionen, die Paris in den frühen 60er Jahren prägten. Mit einem Wort, das Lebensgefühl einer vom Existenzialismus geprägten Jugend in das Kino zu bringen. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diable dénonce, je renonce Mao, Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Wir können euch nicht verzeihen, dass ihr nie Mädchen gefilmt habt, so wie wir sie mögen. Jungen, denen wir täglich begegnen. Kurz, die Dinge so, wie sie sind. Wie viele Filme wurden durch die Musik geflickt? Man überschwemmt einen Film mit Musik. Man verhindert zu sehen, dass nichts in diesen Bildern ist, schrieb der Regisseur Robert Bresson, der schon vor dem Aufkommen der Nouvelle Vague seine Ästhetik der Kargheit und der Reduktion in glasklare, eiskalte Bilder umgesetzt hat. Die Geräusche müssen Musik werden, gleichzeitig Genauigkeit und Ungenauigkeit der Musik. Tausend mögliche, unvorhersehbare Empfindungen. Dem Regisseur Bresson genügten oft diese sprechenden, erzählenden und musikalisierten Geräusche. Jean-Luc Godard wird sich in seinen späteren Arbeiten teilweise daran orientieren, mit dem Unterschied, dass er sie nicht isoliert betrachtet, sondern in eine Symphonie aus Musik, Sprache und Geräusch einfügen wird. Er hatte sehr schnell erkannt, wie entscheidend die Musik für die Wahrnehmung von Filmbildern sein kann. Und dass die Musik von etwas ganz anderem erzählen kann. Sie wird zu einem eigenständigen narrativen Strang innerhalb des Films. Mich hat immer gewundert, dass Musiker kein Bedürfnis nach Bildern haben, während Leute, die Bilder machen, Musik brauchen. Ich habe es immer gern gehabt, wenn man in einer Szene plötzlich Musik hört. Ich habe mir dann immer gern vorgestellt, dass da ein Schwenk käme oder eine Fahrt und man dann gleich auf das Orchester sehe. Und danach kehrte man zurück zur Szene. Das heißt, Musik kommt ins Spiel, wenn man kein Bild mehr braucht und sie drückt etwas anderes aus. Welche Macht die Musik für die Empfindung, für die Deutung einer Szene hat, verdeutlichte ein altes Experiment. Den Zuschauern wurde eine neutrale Porträtaufnahme einer Frau gezeigt. Je nachdem, welche Musik dieser Szene unterlegt wurde, empfanden die Betrachter den Blick der Frau als traurig oder als fröhlich. Man wundert sich, wenn man die Musik hört, die die Regisseure der Nouvelle Vague für ihre Filme verwendet haben. In ihr spiegelt sich keine Formzerstörung, keine Abkehr von der Konvention. Sie war kein Ort des Experiments. Zu den wichtigsten Komponisten zählten in den Anfängen Georges Delerue, Pierre Janssen und Antoine Duhamel. Und Delerue war es, der einmal sagte, Filmmusik müsse sehr einfach sein. In erster Linie die Emotion genau treffen. Mit seiner Musik prägte er die meisten Filme Truffauts, spiegelte ihre Leichtigkeit und auch ihre Ironie. Gerade durch die Verwendung konventioneller, Harmonisch einfacher und gefühlskalkulierter Musik entlarven sich die Regisseure, die in ihren Bildern eine produktive Desillusionierung suchten, als heillose Romantiker. Sie fahndeten nach der wirklichen Kälte des Gefühls, also nach dem Leben an sich, und fanden nur das musikalische Klischee einer falschen Sentimentalität. Nur Jean-Luc Godard gelang es beispielhaft, diese Sentimentalität als Strategie für einen Film einzusetzen. Die Verachtung aus dem Jahr 1963. Er thematisiert sehr kritisch die Verhältnisse und Marktzwänge, unter denen in Hollywood Filme entstehen. Hier setzt Godard ganz gezielt die Musik von Georges Delerue ein, als eine unterschwellig ironische Übernahme der schwelgerischen, unreflektierten und musikalischen Klischees der Traumfabrik. Jean-Luc Godard ist zu klug, um Romantiker zu sein, zu klug auch, um es zu leugnen. Gerade er, der heute die raffiniertesten Klangcollagen für seine Bilder konstruiert, der Musik wie Bilderfolgen schneidet und der einen Soundtrack nur aus Geräuschen zusammenstellen könnte, er sagte noch vor einigen Jahren über den Einsatz von Filmmusik: Meistens habe ich Musik ganz konventionell verwendet. Ich kannte mich da nicht gut genug aus. Ich habe sie als Kommentar gebraucht, um manchmal Gefühl oder Poesie hinzuzufügen. Ein bisschen wie man Ketchup über einen Hamburger tut. Ich glaube, das ist nicht sehr gut, selbst wenn die Musiker gut waren. Wie bei vielen Nouvelle Vague-Filmen schienen die Bilder für den Intellekt gemacht, während die Musik unbewusst den Zuschauer leiten sollte. Aber Godard ging mit Musik doch ein wenig intellektueller vor, als er es uns in seinem Zitat glauben machen wollte. Mehr als bloße Ergänzung kontrastierte die Musik nicht selten zu den Bildern. Er verließ sich dabei oft auf die Musik Bachs, Beethovens, Schuberts und Schumanns. Für seinen ersten Spielfilm Außer Atem war es Mozart. Allerdings als Zitat die Schallplatte im Film. Musikalisch geprägt wurde dieser Film aus dem Jahr 1960, aber vom Pianisten Martial Solal, dessen die Zeit reflektierender Jazz entsprach ganz dem Lebensgefühl der Pariser Jugend. Nervös, urban und intellektuell. Aufgabe des Films ist es, unser Auge auf die Aspekte der Welt zu lenken, für die wir bislang noch keinen Blick hatten, meinte der Regisseur Eric Rohmer. Bezeichnend für die Nouvelle Vague war, dass zeitgenössische Musik fast nie eingesetzt wurde. Ein einziges Mal benutzte Jean-Luc Godard eine Komposition von Karlheinz Stockhausen, aber sie tauchte nur in sehr kurzen Momenten des Films »Die Chinesin« aus dem Jahr 1967 auf. reduziert allein auf ihren Geräuschwert. Eine Ausnahme bildete dagegen der Regisseur Alain René. Für seine Filme Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr von 1963 und Liebe bis in den Tod von 1984 ließ er die Musik von Hans-Werner Henze komponieren. Und hier war die Musik nun mehr als nur ein Zitat. Konstruktiv, kommentierend, legte sie eine weitere Bedeutungsschicht über die Abfolge der Bilder und Szenen. Jean-Luc Godard nutzte verschiedene Methoden, Musik in seine Filme einfließen zu lassen. Wie schon erwähnt, war es die Schallplatte, die in einer Szene aufgelegt wurde. Dann wieder tanzt eine Figur in einem Café zu einem Song aus der Jukebox. Eine Spiegelung der populären Musik jener Zeit. Im Film Weekend sehen wir einen Pianisten, der auf einem Bauernhof im Freien eine Mozart-Sonate spielt und gleich noch einen improvisierten Kurzessay zum Komponisten und dem Interpreten Schnabel liefert. Oder eine der Figuren singt ein Chanson. On se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. Jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de batiste. Musik ist in einigen von Godards Filmen also nichts Äußerliches, nichts, das einfach aus dem Off ertönt und sich über die Bilder legt. Er verweist auf die Materialität, auf das Medium, die Schallplatte oder eben auf den Prozess des Musizierens selbst. Am konsequentesten im Film Vorname Carmen aus dem Jahr 1983. Ein Streichquartett probt mehrere Kompositionen von Beethoven. Darunter, nur nebenbei bemerkt, dasselbe, das auch in seinem Film Eine verheiratete Frau fast leitmotivisch verwendet wurde. Diese Proben gliedern und rhythmisieren den Film nicht nur, sie dienen auch als Verbindungsmomente, quasi Scharniere für die andere Erzählung, eine Neugestaltung des Carmen-Mythos. Beide Erzählstränge treffen sich schließlich zum großen Finale, wenn das Quartett die Komposition öffentlich aufführt und Carmen und ihre Bande beim Versuch, die Tochter eines Industriellen zu entführen, ein Blutbad anrichten. Doch die Musik schweigt nicht. Zwei Jahre vor Godards Film Vorname Carmen erschien Jacques Rivettes Merry-Go-Round. Man sieht die beiden Musiker John Sermon und Bar Phillips bei der Aufnahme der Filmmusik. Das Verfertigen wird in den Film selbst integriert. Mehrfach lenkt die Kamera den Blick in das Studio. Ein wenig erinnert diese Strategie an Bertolt Brechts Verfremdungseffekt, die gezielte Desillusionierung, die Rückführung des Betrachters auf die Tatsache, dass er hier etwas Gemachtes vorgesetzt bekommt. Etwas, das Rivette in seiner ganzen Prozesshaftigkeit vorführt, wenn auch nur kurz und andeutungsweise. Wie zwei Wirklichkeitsebenen, die sich für einen kleinen Moment überschneiden. Eine Wirklichkeit, die in die Sphäre der Fiktion eindringt. Eines der zentralen Themen der frühen Rivette-Filme, der häufig das Theater in den Film integrierte, die Proben, die Diskussionen, die Erläuterungen oder gleich den Film als Blick in einen Bühnenraum inszenierte. Godard hatte früh schon die Fragmentierung von Musik, die abrupten Brüche und Neuansätze zur Perfektion gebracht. Er nutzte diese Art der Irritationsmomente, das plötzliche Heraustreten aus der Wirklichkeit des Films in die Wirklichkeit der Produktion. Ja, man könnte sagen, jeder seiner Filme basiert auf diesem Prinzip Fiktion und Realität einer beständigen Neubetrachtung und Neudefinition zu unterziehen. Er zerstört die Kontinuität des Erzählens, schafft Brüche, montiert disparate Teile miteinander, setzt sie in Opposition. Der Gegensatz von fiktiv und dokumentarisch ist aufgehoben. In seinem radikal-kapitalismus- und konsumkritischen Film Weekend führt er uns die Ikone des Konsums, das Auto, nur mehr als Wrack vor. Lange politische Statements, direkt in die Kamera gesprochen oder aus dem Off über eine statische Szene hinweg, blocken den Fluss der Geschichte, den Fluss der Bilder. Erzählung, Fiktion, Essay, sie alle werden zum Teil einer filmischen und ideengeschichtlichen Diskontinuität. In Godards Film Pierrot le Fou gibt es eine Episode, in der Jean-Paul Belmondo, alias Pierrot, angeödet eine Cocktailparty verlässt. Beim Gehen stellt er dem Regisseur Samuel Fuller die Frage, was Kino sei. Fuller antwortet: Ein Schlachtfeld, Liebe, Hass, Action, Gewalt und Tod. In einem Wort, Emotion. Samuel Fullers eigene Filme sind voll davon. In Pierrot le Fou spielt Godard virtuos mit den Kinomythen des amerikanischen Films, mit Liebe, Hass, Action, Gewalt und jeder Menge Tod. Seine Figuren, Pierrot und Marianne, versuchen diese Mythen, diese Rollen zu leben, aber diese Formen, zu denen sie Zuflucht suchen, um miteinander zu leben, erweisen sich als leer, falsch und unangemessen. Godard spielt hier zitatenreich mit der Mythologie, mit Krimis, mit dem Film Noir, dem Desperado-Klischee. Und er zeigt auf einmal am Ende des Films, wenn Pierrot sich den Gürtel mit den Dynamitstangen um den Kopf bindet, die Lunte entzündet, die wahre Verzweiflung, die hinter allen pathetischen und ironischen Gesten des Abenteurertums steckt. Es war bisher viel von Jean-Luc Godard die Rede und so soll es auch bleiben. Die Nouvelle Vague als Stil hat es, wie gesagt, nicht gegeben, nur eine Ansammlung von höchst kreativen Individuen, die zur selben Zeit ähnliche Vorstellungen von einem neuen Kino hatten. Oder vielmehr, sie waren sich über die Unzulänglichkeiten und Fehler des alten Kinos einig. Claude Chabrol konzentrierte sich sehr schnell auf das Dämonische im Gewand des Biedermannes. Truffaut auf sich selbst und seine Liebe zu den Frauen. Jacques Rivette auf das Spiel im Spiel und Alain René auf die Makellosigkeit spiralförmigen Erzählens, was er so beispielhaft in seinem Film letztes Jahr in Marienbad vorführte. Die perfekte Verbindung aus Nouveau Roman und Film. Die Überführung beständiger Verunsicherung. Was war geschehen, was war erinnert, was war imaginiert? In höchst stilisierte Tableaus, die perspektivisch ständig neu ausgerichtet scheinen. Das Drehbuch stammte vom Schriftsteller Alain Robbe-Grillet, der dieses literarische Genre maßgeblich geprägt hat. Das Spiel mit der endlosen Wiederkehr des Fastgleichen. Wenn man nicht vergisst, kann man weder leben noch handeln. Alain René erzählt von der Trüglichkeit der Erinnerung. Vergangenheit, so fiktiv sie auch sein mag, drängt sich zwischen das Erleben und das Bewusstsein der Gegenwart. Früh bereits in Hiroshima Mon Amour, jenem Film aus dem Jahr 1959, der auf ein Drehbuch von Marguerite Duras zurückgeht. René hielt sich penibel an die Vorgaben der Drehbücher, nur Godard blieb in seinen Arbeiten immer noch unberechenbar. Allein konstant blieb seine Ablehnung des Drehbuchfilms, was schließlich dazu führte, dass er mit seinem früheren Mitstreiter François Truffaut brach. Er warf ihm vor, seine Werke seien nicht mehr von der Kamera geprägt, sondern vom Kugelschreiber. Die Kamera imitiere nur mehr die Schrift. Für Godard war das ein Verrat an den frühen gemeinsamen Idealen der Nouvelle Vague. Godard dagegen folgte immer noch dem Zufall, also der Wirklichkeit. Ich habe meine Filme so gemacht, wie zwei Jazzmusiker arbeiten. Man gibt sich ein Thema, man spielt und dann organisiert es sich von selbst. Ich habe mich immer nach den Umständen gerichtet. Ich habe eine Szene immer mit dem gedreht, was ich vorfand, der wirklichen Wahrheit. Und wenn das den Film verändert hat, gut, dann hat es ihn eben verändert. Und das bestimmte dann den weiteren Verlauf des Films. Das ist die richtige Montage. In diesen Momenten fügte sich der Film zusammen und gleichzeitig veränderte er sich. So haben alle seine Filme auch immer einen Anflug des Dokumentarischen. Er zeigt uns den Film nicht als fertiges, von Produzenten abgesegnetes Produkt, sondern als einen Prozess. Er setzt Brüche, schert aus der Erzählung aus und filmt Passanten, die die Dreharbeiten beobachten. Die Wirklichkeiten mischen sich. Der Kritiker Wolfram Schütte schrieb einmal: Das Kino ist sich mit Godard seiner selbst bewusst geworden. Er hat das Ergebnis, das heißt seine Filme, nicht herausgerückt, ohne uns zu zeigen, dass sie die Folge eines langen Weges, vieler Schritte und nur ein Moment auf der Suche nach der Wahrheit sind. Film als Prozess, als Versuchsanordnung. Die Fortsetzung des Lebens mit anderen Mitteln. Lights, Kamera, Action! Moi, je suis pas une voix basse. Tu veux parler, tu ne sais même pas prononcer les R. Moi, je sais très bien. Lamentable. Pourquoi c'est toujours les femmes qui souffrent? Parce que c'est elles qui font souffrir. Nicht mehr das Leben der Leute beschreiben, nur noch das Leben. Das Leben allein. Das, was zwischen den Menschen ist. Den Raum, den Ton und die Farben. Heißt es in Pierrot Le Fou. Vom Leben ist in Hollywood nicht die Rede. Der Schriftsteller Josef Roth beschrieb diesen Ort als einen Ort der Schatten. Schatten auch auf der Leinwand, inszeniert von Regisseuren, die selbst bloße Abziehbilder sind. Und Menschen, die die Schatten auf der Leinwand nachahmen. Eine Welt, aus der jegliches Leben gewichen ist. Fiktion und Dokumentarfilm. Das sind Aspekte ein und derselben Sache, sagte Godard. Beide erweisen sich für ihn als Ergebnis eines Konstruktionsprinzips. Man spürt in dieser Haltung noch das Nachbeben jener Erschütterung, die der Zweite Weltkrieg ausgelöst hat. So meinte der Filmkritiker Raymond Bellour, Das gesamte Denken der Nouvelle Vague sei davon ausgegangen, ob das Kino weiterhin fähig wäre, mit den neuen Verhältnissen der Welt umzugehen oder nicht. Die Filme der Nouvelle Vague handelten von dem, was ihre Regisseure kannten, nicht zuletzt vom Kino. Sie spielten dort, wo diese ihr Leben verbrachten, in den Cafés und Kinos des Quartier Latin und der Champs-Élysées. In ihren Anfängen fanden die Regisseure der Nouvelle Vague die filmreifen Abenteuer an jeder Straßenecke. Man bewegte sich im Alltag und gegen ihn. Ihre Figuren, Belmondo in Pierrot le Fou und besonders in Außer Atem, kokettierten noch ein wenig mit den Losern der amerikanischen Filme. Sie versuchten, ein Freiheitsideal zu leben, anarchisch, phlegmatisch, unberührt von allem, höchstens von der Liebe, aber die bringt sowieso nur den Tod. Sie stellten sich außerhalb der Gesellschaft und zerbrachen doch an deren Strukturen, die sie in sich selbst trugen. Auf diese kurzlebige Figur des existenzialistischen Desperados könnte gut ein Satz des Schriftstellers Ferdinand Céline zutreffen. Ein Satz, den Jean-Paul Sartre seinem Roman Der Ekel als Motto vorangestellt hatte. Dieser Kerl hat keinen Wert für die Gemeinschaft. Er ist einfach nur ein Individuum. Der Philosoph Gilles Deleuze betrachtet die Filme Godards unter dem Aspekt einer Abfolge von Verhaltensweisen, die der Regisseur vorführt und so das Moment der Identifikation mit einer Filmfigur gar nicht erst entstehen lässt. Film als Theater, Film als Laborexperiment. Das Hin und Her zwischen Paris und der Provinz bei Chabrol, die analytischen, geradezu zum Instrument einer Seelenanalyse gewordenen Irrungen bei Romer und bei Truffaut. Die erkundende Promenade bei Rivette und die Fluchtpromenaden bei Truffaut und vor allem Godard. Hier wird eine Spezies charmanter, rührender Gestalten hervorgebracht, die nur ganz entfernt von den Ereignissen, und sei es Verrat oder Tod, betroffen sind, die ihnen zustoßen. Obskuren Ereignissen, die sie als Opfer oder Akteure erleben und die so schlecht ineinander greifen wie die Abschnitte der von ihnen durchlaufenden beliebigen Räume. Gilles Deleuze konstatiert, das immer häufigere Auftreten von oft kaum merklich angedeuteten sensorischen und motorischen Störungen von Bewegungen, die falsch wirken. Leichtes Schiefwerden der Perspektiven. Verlangsamung der Zeit. Abwandlung von Gesten. Das Falschwirken wird das Zeichen eines neuen Realismus, im Gegensatz zum Echttun des Alten. Ungeschickte Rangeleien, schlecht sitzende Faustschläge, schlecht gezielte Schüsse. Ein reiches Verschiebungsspiel von Aktion und Rede ersetzen die allzu perfekten Duelle des amerikanischen Realismus. Und er zitiert einen Satz aus Jean Eustaches Film »Die Mama und die Hure«. Je falscher man erscheint, umso weiter kommt man. Das Falsche ist das Jenseits. »1990 erscheint Jean-Luc Godards Film Nouvelle Vague. Seine Kunst, aus Bild, Musik, Geräusch und Sprache eine, paradox formuliert, in sich disparate Einheit zu gestalten, reicht hier einen neuen Höhepunkt der Perfektion. Alles schien Anspielung, alles schien Zitat. War Zitat und doch mehr als das. Ein Film, der nicht nur die Handlung oder besser eine mögliche Handlung fragmentierte, sondern auch die Identitäten, die einer andauernden Metamorphose unterzogen wurden. Seine tönenden Montagen waren von einer solchen Akribie konstruiert, dass Godard sich entschloss, die gesamte Tonspur als CD zu veröffentlichen. Mit jedem neuen Film, den er macht, schreibt er einen weiteren Filmessay. Pendeln zwischen den Polen Poesie und Kritik, Imagination und Wahrnehmung. Einebnend die Differenz von Fiktion und Realität. Schrieb Klaus Teweleit im Begleitbuch zur DVD-Edition von Godards Histoire du Cinéma. Musik, Roger. Impossible d'embrasser un homme aussi mal rasé. Vous voyez bien. Pourquoi m'embrasser vous les mains? Je ne suis qu'un salaud, dans le fond. Mon amour, mon amour. Peu importe que je sois né, tu deviens visible à la place où je disparais. Essayistische Strukturen finden sich auch in den frühen Filmen von René, etwa in Hiroshima Mon Amour, in einigen Szenen bei Jacques Rivette. Aber niemand hat so konsequent wie Godard den Film selbst als Essay gedacht. Als eine offene Form auch, mit ungewissem Ausgang, prinzipiell unabschließbar. Filme wie Histoire du Cinéma oder Filmsozialisme aus dem Jahr 2010 haben einen Grad von Verdichtung und Selbstreflexivität erreicht, der beispiellos in der Geschichte des Kinos ist. Und Kino? War und ist es nicht auch ein Ort der Sehnsucht? Sehnsucht ist eine Verletzung der Realität. Die Kunst des Kinos besteht darin, Sehnsucht zu generieren, mit der Sehnsucht zu spielen, sie aber gleichzeitig in sicherer Entfernung zu halten, sie zu zähmen, sie deutlich werden zu lassen. Sagte nicht Godard, sondern der slowenische Philosoph Slavoj Žižek. Musik. Das waren einige Bemerkungen zur Musik in den Filmen der Nouvelle Vague. Die Zitate sprach Katja Amberger, am Mikrofon war Harry Lachner. Um die Welt von heute zu verstehen, brauchen wir das Kino buchstäblich. Nur im Kino finden wir diese entscheidende Dimension, für die wir in unserer Realität nicht bereit sind. Wenn Sie nach dem suchen, was in der Realität realer als Realität selbst ist, dann beschäftigen Sie sich mit filmischer Fiktion.